Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christi Geburt. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. In Asterix kleinem, uns wohlbekannten gallischen Dorf aber, das fest entschlossen ist, unabhängig zu bleiben, herrscht tiefer Frieden. Obelix, dem Hersteller und Lieferanten von Hinkelsteinen und großem Liebhaber von Wildschweinen und wilden Raufereien, macht die Arbeit Spaß. Trubadix, der ebenso geniale wie unbeschreibliche Barde, unterrichtet die Kinder. Kurz, alle leben in Ruhe und Zufriedenheit. Noch ein Wildschwein, Obelix? Ja, Asterix. Ein Teutates. Wer schreit denn da so? Das klingt nach Miraculix, dem Druiden. Komm. Es kommt aus der Eiche da drüben. Aha. Was ist passiert, Druide? Bei Belenus, Teutades und Belisama. Meine Goldsichel ist zerbrochen. Entsetzlich! Die Misten haben nur Zauberkraft, wenn ich sie mit einer goldenen Sichel schneide. Ausgerechnet jetzt. Bald ist das Jahrestreffen der gallischen Druiden im Kanutenwald. Ohne Sichel kann ich da nicht hingehen. Dann kaufen wir eben eine neue. Gute Sicheln sind rar. Die besten, und nur die will ich, gibt es bei dem berühmten Talentix in Lutetia. Ja, das stimmt. Talentix macht die besten. Das ist bekannt. Ja, aber Lutetia ist weit. Und der Weg dorthin führt durch Wälder voller Räuber und Barbaren. Ich bin bereit zu gehen, o Druide. Das ist nett von dir, Asterix, aber das kann ich nicht zulassen. Ich tu's aber gern. Zu weit, zu gefährlich. Na, dann eben nicht. Wie? Na gut, einverstanden. Ah, ja. Ich will auch mit. Talentix ist ein entfernter Vetter von mir. Der einzige in der Familie, der es zu etwas gebracht hat. Gut, dann brechen wir noch heute auf. Ich sage den anderen Bescheid. Wie immer wünscht Majestix, der majestätische, mutige, argwöhnische und von allen respektierte Häuptling des Stammes, den beiden eine gute Reise. Und wie immer möchte Trubadix, der Barde, ein kleines Abschiedsliedchen singen, das keiner hören will. Hier, ein Fläschchen mit dem Zaubertrank, der dich unbesiegbar macht, wenn du davon trinkst. Danke. Der ehrwürdige Druide gibt den beiden noch ein Fläschchen von seinem größten Erfolg mit, dem Zaubertrank, der übermenschliche Kräfte verleiht. Und dann marschieren Asterix und Obelix los. Warum nimmst du denn den Hinkelstein mit, Obelix? Der ist für Talentix. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Apropos Freundschaft. Es scheint zurzeit wirklich viele Räuber im Wald zu geben. Ich nehme lieber einen Schluck Zaubertrank. Ich krieg nie etwas vom Zaubertrank. Bloß weil ich als Kind angeblich hineingefallen bin. Das ist ungerecht. Hast du überhaupt was zum Bezahlen dabei? Ja, 100 Goldstücke für die Sichel und ein paar Bronzestücke für uns. Genau das haben die Räuber gehört, die sich am Wegesrand hinter Bäumen versteckt haben. Gut, dass Asterix gerade etwas Zaubertrank zu sich genommen hat und Obelix als Junge hineingefallen ist. Geld her! Sind das die Räuber? Sieht so aus. Dein Vetter Talentix ist sicher sehr reich. Oh ja! Und was macht er mit all dem Gold, das er für seine Sichel bekommt? Sicheln natürlich. Hoffentlich treffen wir nicht allzu viele Räuber unterwegs. Sonst können wir unseren Schnitt nicht halten. Die halten nur auf. So ganz nebenbei sind Asterix und Obelix die Räuber losgeworden, die in Zukunft vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein werden. Später wird es dunkel. Die beiden Gallier übernachten in einem Gasthaus, das für seine gebratenen Wildschweine berühmt ist. Am anderen Morgen geht es weiter. Die Reise verläuft ohne nennenswerte Zwischenfälle. Ein paar Räuber, einige Baustellen, etwas Trubel rund um das 24-Stunden-Ochsenrennen von Suindinum, dem heutigen Le Mans. Und eines Tages ist es geschafft. Lutetia, heute nennt man es Paris, liegt vor ihnen. So ein Gedränge. Wie kann man nur in so einer verpesteten Luft leben? Komm, wir suchen schnell das Haus von Talentix. Hier. Aber ganz so einfach, wie Asterix sich das vorstellt, soll die Geschichte nicht werden. Zwar erfahren sie, wo das Haus von Talentix liegt, und sie finden es auch. Aber dort schlägt man ihnen die Tür vor der Nase zu. Eine zufällig vorbeikommende römische Patrouille verhindert, dass Obelix auf seine Art an die Tür klopft. Um Ärger zu vermeiden, fragen sie stattdessen gegenüber nach. Vielleicht können wir im fröhlichen Averna etwas erfahren. Ja. Gehen wir hinein. Was darf es denn sein? 2 Krüge Cervisia. Aber gut eingeschickt. Ihr kommt wohl aus den Provinzen am großen Meer. Woran seht ihr das? An dem Hinkelstein. Ich bin nämlich sehr scharfsinnig. Ich bin ein Averner aus dem Kreis Gergovia. Kreis? Kreis, Obelix, Kreis. Sagt, mein Lieber, kennt ihr Talentix, den Sichelhändler? Talentix? Ich kenne niemanden, der so heißt. Trinkt aus. Ich muss jetzt schließen. Kaum haben Asterix und Obelix ausgetrunken und die Taverne verlassen, versteckt sich der Wirt unter einem weiten Umhang und eilt hinüber zu einem anderen Hauseingang. Was willst du? Ich will euch warnen. Das sind 2 Männer, die schuppen Talentix. Talentix? Sieh mal an. Und was sind das für Männer? 2 Gallier. Ein dicker und ein kleiner. Mehr weiß ich nicht. Ach doch, fast hätte ich vergessen. Der eine trägt einen Hinkelstein. Ein Hinkelstein? Gut, hau ab und halt den Mund, wenn dir dein Leben lieb ist. Da könnt ihr beruhigt sein. Ich schweige wie ein Hühnengrab. Jetzt will ich mich um die beiden Schnüffler kümmern. Mein Belenus, ich glaube, ich habe Glück. Tatsächlich hat der geheimnisvolle Unbekannte Glück. Obelix Hinkelstein ragt deutlich sichtbar aus der Menschenmenge hervor. Ohne Probleme kann der Lutetia den beiden Galliern folgen. Wenn wir ohne Sichel zurückkommen, kann unser Druide nicht zum Treffen in den Kanutenwald gehen. Das ist sehr schlimm. Und ich mache mir Sorgen um meinen Vetter Talentix. Ist dir bei dem Averna nichts aufgefallen? Doch, seine komische Aussprache. Die beiden biegen um eine Straßenecke und stoßen frontal mit dem unbekannten Beobachter zusammen, der sie heimlich überholt hat, um so mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Hoppla! Oh, Verzeihung, das war meine Schuld. Macht nichts. Ganz und gar nichts. Ihr scheint fremd in unserer Großstadt zu sein. Kann ich euch helfen? Wir suchen Talentix. Mhm. Talentix? Aber das ist doch mein bester Freund. Und warum sucht ihr ihn? Na, das ist aber ein Zufall. Wir wollen eine goldene Sichel bei ihm kaufen. So, so, ja, aber Talentix hat sich zur Ruhe gesetzt und Lutetia verlassen. Oh. Das macht doch nichts. Kommt, ich kann euch Sicheln zu einem schönen Preis beschaffen. Ja, aber... Und was mache ich dann mit meinem Hinkelstein? Der merkwürdige Lutetia bringt Asterix und Obelix zu einer schummrigen Taverne. Cervisia? Nein, für mich Ziegenmilch. Ich bekomme ein Wildschwein. Schön fett, bitte. Wildschwein gibt's hier nicht. Macht ja nichts. Wo sind die Sicheln? Wartet einen Augenblick, ich komme gleich wieder. So, ich habe mich erkundigt. Eine Sichel erster Wahl kostet 3000 Goldstücke. Einverstanden? Wie bitte? Ja. Ich habe nur 100 Goldstücke. Das ist der Preis für eine Sicht. Also entweder oder. Je näher das Treffen im Karnutenwald kommt, desto seltener werden die Sicheln in Lutetia. Das ist Diebstahl. Was? Jawohl, das ist es. Nie wieder bringe ich so schäbige Kundschaft hierher. Wer ist hier schäbig? Na du bist schäbig. Moment, Asterix. Ich hol nur schnell den Hinkelstein. Im Handumdrehen sind alle Anwesenden in eine Rauferei verwickelt. Bis plötzlich die Römer auftauchen. Alle verschwinden auf der Stelle. Nur Asterix und Obelix werden von den Römern unter Führung des Decurio mitgenommen und dem Centurio vorgeführt. Also, wenn ich's recht verstanden habe, ist ein Centurio mehr als ein Decurio. 10-mal mehr. Und über dem Centurio ist dann der Millurio, oder wie? Ja. Der Centurio bringt sie weiter zum Präfekten von Lutetia. Wer wagt es, mich beim Essen zu stören? Ah, oh, Gallia, sie hängen mir zum Hals heraus. Diese Gallia, immer schlagen sie sich langweilig. Hattet ihr zu viel Servisia getrunken? Nein, wir wollten nur eine goldene Sichel für unseren Druiden kaufen. Ach, wisst ihr... Es gibt in Lutetia eine Sichelschieberbande, denn Sicheln sind jetzt sehr gefragt wegen des Treffens im Karnutenwald. Man bekommt sie nur noch bei diesen Schiebern, vor allem seit Talentix, der Sichelspezialist, spurlos verschwunden ist. Dann ist er vielleicht von den Schiebern entführt worden? Oder umgebracht. Verschwindet jetzt und lasst euch hier nicht mehr blicken. Ihr langweilt mich. Ich bin schlapp, schlapp, schlapp. Du, Asterix, was ist das? Schlapp, schlapp, schlapp. Glücklicherweise möchte der Präfekt sein Mahl fortsetzen. Und die Gallier stören nur dabei. Schon sind sie wieder auf dem Weg zum Haus von Talentix. Mein armer Vetter Talentix! Wir finden ihn schon wieder, Obelix. Sag mal, wie sieht er denn aus? Wie er aussieht, weiß ich nicht. Ich hab ihn ja noch nie gesehen. Na gut, dann komm, vielleicht finden wir in seinem Haus eine Spur. Ist doch wahr. Wie soll ich wissen, wie er aussieht, wenn ich ihn noch nie gesehen habe? Was Asterix sich so denkt. Die Tür ist bestimmt abgeschlossen. Warte, ich mach auf. Na bitte. So ein Durcheinander. Komisch. In unserer Familie ist man doch sonst so ordentlich. Hier wurde gekämpft. Siehst du, seine Sachen sind noch da. Ja, dagegen fehlen seine Werkzeuge, seine Sicheln und sein Gold. Dein Vetter ist von den Sichelschiebern entführt worden. Armer Talentix! Das beweist, dass Talentix noch lebt. Beim Teutates, wir finden ihn wieder. Fein. Wir lassen uns hier häuslich nieder. Und als erstes gehen wir einkaufen. Gute Idee. Nachdem die beiden ein paar Wildschweine gekauft, gebraten und verzehrt haben, legen sie sich zur Nachtruhe nieder. Früh am nächsten Morgen setzen unsere Freunde die Suche nach Talentix fort. Sie beginnen bei dem Averner, der sie in die Arme des Sichelschiebers geführt hat. Oh, was ist das? Doch dort erwartet sie eine Überraschung. Der Averner ist verschwunden. Er hat seinen Laden für eine Handvoll Bronzestücke verkauft und sich mit einem Ochsenwagen in Richtung Gergovia aufgemacht. Weit kann er noch nicht sein. Den holen wir noch ein. Gut. Und zu Fuß sind wir genauso schnell wie die Ochsen. Eben, die Ochsen sind ja auch zu Fuß. Da, die Römerstraße 7. Das muss die nach Gergovia sein. Oh, so ein Verkehr. Die Römer bessern die Schnellstraße aus. Am Wochenende gibt's hier sicher einen Verkehrsstau. Tapfer marschieren die beiden los. Vorbei an langsamen Ochsenkarren und vorbei an einem schnellen Pferdewagen, der von einem Römer wegen zu schnellen Fahrens angehalten wird. Eine ganze Weile später... Ich sehe unseren Arverner immer noch nicht. Vielleicht ist es der Wagen da vorne auf dem Hügel. Da! Das Shinshi. Das ist er. Na dann los, Hü! Und schon beginnt eine wilde Verfolgungsjagd. Hallo! Ich überhole jetzt! An mir kommt kein Ochse vorbei. Was fällt euch ein? Was wollt ihr? Wo ist Talentix? Sag uns, was du weißt. Hilfe! Wird's bald! Hilfe! Loslassen! Aufhören! Lass ihn mir, Asterix! Ich sag's ja alles. Eines Tages sind Männer gekommen, die haben Talentix mitgenommen. Weil ich zufällig vorbeikam, da wollten sie mich aus mitnehmen. Und dann hat mich der eine namens Stubbitix laufen lassen, unter der Bedingung, dass ich jeden melde, der Talentix sucht. Sie haben mich zum Komplizen gemacht, aber ich bin unschuldig. Gut, wir wissen jetzt, wo wir Stubbitix finden. Gehen wir. Nie mehr gehe ich nach Lutetia. Wir hätten einen Ochsen zum Kosten mitnehmen sollen. Ich hab Hunger. Asterix und Obelix gehen zurück nach Lutetia. Nach dem, was uns der Arverner gesagt hat, ist das das Haus von Stubbitix. Mach auf, Stubbitix! Aufmachen beim Teupatris! Einschlagen? Einschlagen. Fein! Niemand da. Los, alles durchsuchen. Es kommt, wie es kommen muss. Genau in diesem Moment kommt wieder die römische Patrouille an Stupidix Haus vorbei. Natürlich werden Asterix und Obelix von dem Decurio mitgenommen. Diesmal allerdings werden sie nicht dem Präfekten vorgeführt, sondern vom Centurio gleich in den Kerker geworfen. Einschlagen? Nein, Obelix, noch nicht. Wenn ich denke, dass wir nur eine Sichel kaufen wollten, dann... Es liebe, wer sind die... Centurix, du, was wollt ihr denn hier? Wir suchen einen namens Stubbitix. Ah, die kenne ich. Hat im Lokal von Bossix gearbeitet. Ein Weinchen gab's da, das hat noch keinem geschadet. Aber jetzt haben die es zugemacht. Aus, so traurig. Ja, und du weißt nicht, wo Bossix und Stubbitix hingegangen sein könnten? Nein, ich habe aber gehört, wie Bossix sich mit Stubbitix beim... Hühnengrab verabredet hat. Beim Hühnengrab? Das ist eine schwache Spur, aber immerhin. Los, komm, Obelix. Gut. Es lebe, wir sind durch. Alarm! Die Gefangenen brechen aus. Schon befinden sich die Gallier wieder im Kampf gegen die Römer. So lange, bis sich der Präfekt über den Lärm beklagt. Er befiehlt die Gallier zu sich. Schon wieder diese Gallier. Ihr stört mich in meiner Langeweile und beim Essen. Außerdem habt ihr ein Haus, das Gefängnistor und 7 Legionäre demoliert. Acht. Naja, dann 8. Köstlich, ganz köstlich. Das amüsiert mich. Zur Belohnung schenke ich euch die Freiheit. Asterix und Obelix verschwenden keine Zeit. Kaum sind sie wieder frei, setzen sie ihre Suche nach Talentix, dem Sichelmacher, fort. Ein Fremdenführer weigert sich, sie zum Hünengrab zu führen, weil es dort Wölfe und Räuber gibt. Immerhin sagt er ihnen, dass es sich im Wald befindet, in Richtung Sonnenuntergang. Komm, wir suchen den Wald, der in Richtung Sonnenuntergang liegt. Nur ein einziges Hünengrab. die Armen. Belenus, der Sonnengott persönlich zeigt uns den Weg. Schau, die Sonne ist kurz davor unterzugehen. Das ist aber nett von dem Belenus. Hast du keine Angst, auf Wölfe zu stoßen? Nein, aber ich hoffe, dass wir auf Wildschweine stoßen, denn ich habe Hunger und Wolf mag ich nicht. Wir stoßen sicher auch auf Räuber. Ah nein, sowas esse ich nicht. Bald darauf nähern sich unsere beiden Freunde dem dichten Wald, der noch nicht weiß, dass er einmal Bois de Boulogne heißen wird. Wir Gallier kennen keine Furcht. Auf was stoßen wir wohl zuerst? Auf Wölfe oder auf Räuber? Wollen wir wetten? Oh ja! Bei Wölfen zahlst du eine Runde Servisia, bei den Räubern zahl ich. Top! Wölfe, ich hab gewonnen. Mist, Viecher. Das Heulen kommt von da drüben. Immer muss ich verlieren. Das ist ungerecht. Was hab ich gesagt? Da sind sie. Oh, ich weiß. Herr Asterix ist super schlau. Herr Asterix weiß alles. Warum gucken die Wölfe nach oben? Auf dem Baum gibt's sicher was zu essen. Hilfe! Was hab ich gesagt? Trotzdem hast du die Wette verloren, du Schlauberger. Das gilt nicht. Du hast ja die Bedingungen vorgeschlagen. Sei doch kein Spielverderber, Obelix. Helft mir doch! Während die beiden so vor sich hin streiten, bittet der Räuber auf dem Baum, um einen solchen handelt es sich nämlich, dass sie ihm endlich Hilfe leisten mögen. Das tun sie dann auch. Ihr könnt runterkommen. Alles frei. Ja. Hättest du nicht ein bisschen früher auftauchen können, wie? Dann hätte ich die Wette gewonnen. Tut mir leid. Der Räuber bedauert zwar, dass er nicht früher auftauchen konnte, aber zum Hünengrab bei der großen Eiche mitten im Wald will er sie zu dieser Zeit dann doch nicht führen. Nie und nimmer nicht. Wollen wir ihn zurückholen? Nicht nötig. Wir finden es auch alleine. Es ist stockfinster und regnen tut's auch noch. Ja, Obelix, wir haben uns völlig verlaufen. Komm, wir stellen uns da unter. Ja, das ist schön trocken, ja. Die Regenwolken gehen weg und der Mond kommt. Ja, aber wir haben uns verlaufen. Ich frag mich langsam, ob wir das Hünengrab überhaupt finden. Armer Talentix, wir können ihn nie mehr retten. Obelix. Nanu, was sehe ich da? Das ist doch... Wir stehen direkt am Hünengrab, Obelix. Oh. Wir haben es gefunden, richtig? Hi. Und da ist auch die Eiche. Talentix ist gerettet! Talentix ist gerettet! Und was machen wir jetzt, Asterix? Das Hünengrab ist der Treffpunkt der Sichelschieberbande. Wir legen uns auf die Lauer. Oben, auf der Eiche. Stunden vergehen. Der Sonnengott nimmt wieder seinen Platz am Himmel ein. Da plötzlich... Wach auf, Obelix. Da kommt jemand. Das ist Stupidix. Sollen wir? Nein, Obelix. Sei still. Aber warum denn nicht? Psst, Obelix. Wenn du es mir nicht erklärst, mache ich's allein. Außerdem bin ich dann beleidigt. Ich will wissen, wo er hingeht, Obelix. Sei jetzt still. Wir müssen ihn beobachten. Oh! Oh, er ist weg. Das ist deine Schuld, Obelix. Du hast mich abgelenkt. Nein, deine. Hättest du mich nicht zurückgehalten? Hier hören die Spuren auf. Hm. Oh. Vielleicht gibt's hier eine Falltür. Ich such mal. Ah! Ich hab sie. Warte, Obelix. Ich nehme nur ein Schlückchen Zaubertrank. Dann komm ich nach. Ja. Und hopp. Teutates. Folgen wir dem Stollen da? Wir folgen ihm. Oh, da vorne ist ein Licht beim Belenus. Bei allen Wildschweinen. Der Himmel falle mir auf den Kopf. Goldsicheln! Tausende von Goldsicheln! Ich würde sogar sagen, Dutzende von Goldsicheln. Für kleine Druiden, für große Druiden, für mittelgroße Druiden, für starke Druiden. Ah, interessiert euch vielleicht unser Sichellager? Ergreift sie! Ja, jawohl, ergreift uns! Oh ja, oh ja! Vom klaren Himmel strahlt warm die Sonne, die Vöglein zwitschern munter in den Zweigen, im Moos tummeln sich die Eichhörnchen und unter dem Moos... Nur zu, Obelix! Ja! Sind noch welche übrig, Asterix? Nein, Obelix. Du machst gerade den letzten fertig. Nanu, Obelix. Ja? Ich kann Bossix nicht finden. Das beunruhigt mich. Dem kann nichts passiert sein. Er ist gerade eben abgehauen. Auf jeden Fall habe ich Stupidix. Na, wenigstens etwas. Ihr anderen haut ab. Wir brauchen euch nicht mehr. Lass mich durch. Lass mich durch. Du nicht. Du hast uns noch was zu erzählen. Ich sage nichts. Gib sie ihm, Obelix. Ja. Ich sage alles. Hm. Viel weiß ich aber nicht. Der Stollen dient nur als Sichellager. Die Sicheln macht Talentix. Und Bossix bringt sie hierher. Mein Vetter Talentix? Ja. Wo ist Talentix? Er ist Gefangener vom großen Chef. Bossix ist also nicht der große Chef? Nein, aber nur er kennt den großen Chef. Der Himmel falle mir auf den Kopf, wenn ich lüge. Beim Teutates. Komm, Obelix. Wir müssen versuchen, den großen Chef zu finden. Ich komme. Und ich? Was wird aus mir? Du bleibst in dem Stollen und bewachst die Sicheln. Sie gehören Talentix. Ja, aber gewiss doch. Mit Vergnügen. Arme Irre. Sobald sie weg sind, türm ich mit den Sicheln. Asterix und Obelix klettern die Leiter zum Stollenausgang hinauf. Dann legen sie den Hinkelstein quer über die Falltür. Mit dem Stein auf der Falle kann unser Freund der Versuchung besser widerstehen. Der kennt aber schlimme Wörter. Schnell zurück nach Lutetia. Ja. Wir müssen versuchen, Bossix wiederzufinden. Er wird uns zum Chef der Schieberbande führen. Heute ist Markttag in Lutetia. Es gibt römischen Salat, griechisches Olivenöl, feine Luktunuma, also Leoner Wurst, und Schnitzel. Ein Schnitzel jedenfalls hat Bossix gerade für sein blaues Auge erstanden, als Asterix und Obelix ihn erspähen. Obelix, ja? Sieh doch! Da vorn läuft er, hinterher! Ja! Und wie soll es anders sein? Wieder laufen ausgerechnet unsere Gallier der römischen Patrouille direkt in die Arme. Oh, soll ich, Asterix? Nein, Obelix! Ich bin sicher, dass wir das gütlich regeln können. Wieder werden die beiden dem Centurio vorgeführt. Dann werden sie in Ketten gelegt und abermals in den Kerker geworfen. Aber getrennt. Lassen Sie uns das gefallen? Ich glaube, das war falsch von mir. Wir reißen aus. Also, bis gleich, Asterix. Ich gebe dir Bescheid, Obelix. Gut, ich schlafe inzwischen ein bisschen. Hey, Römer! Ja? Lass die Tür ruhig auf. Ich gehe sowieso gleich wieder. So, ein Schlückchen Zaubertrank und weg mit den albernen Ketten. Verflixt. Wie komme ich bloß an die Flasche mit dem Zaubertrank? Aber euch kenne ich doch. Was? Du bist immer noch hier? Ja, ich war draußen, aber sie haben mich wieder reingeholt. Hör mal, nimm die Feldflasche aus meinem Gürtel und gib mir zu trinken. Es liebe, wir gehen sie durchs. Kann man das trinken? Ist das gut? Beim Teutates, beeil dich, du versoffener Amphore. Was? Wirst du mir jetzt die Flasche geben? Nein, ihr seid gar nicht nett zu mir. Ich bin jetzt beleidigt. Hör zu, es schmeckt sehr gut und du kriegst auch was davon. Na gut, dann mach ich's gern. Bitte. Ja! Und jetzt ich. Schmeckt aber komisch. Ich muss gehen. Du kannst mitkommen, wenn du willst. Liebe Rotze, wer du gehst, dreht sich. Psst, leise. Kommst du, Obelix? Ich komme, Asterix. Es liebe Gigotrix. Bist du jetzt still? Es liebe Vegetrotrix. Wirst du jetzt still sein? Ruhe! Das musst du jetzt kommen. Da sind die Römer. Fein! Ein Glück, dass ich gerade einen Schluck Zaubertrank genommen habe. Ich bin in Form. Ich dagegen fühle mich ein bisschen schwach. Mit leerem Magen. Ich glaube, mehr als drei auf einmal schaffe ich nicht. Jetzt ist aber genug. Gehen wir. Sollen wir nicht noch die Kohorte da hinten fertig machen? Wir haben Wichtigeres zu tun, Obelix. Wir müssen Bossix wiederfinden. Und schon sind Asterix und Obelix wieder unterwegs. Ja, bitte, Durst. Der Saft, den ich getrunken habe, war gar nichts gegen den Durst. Oh, zwei Römer. Lass mich raus, ich gehe eine Servisia trinken und komm dann sofort zurück. Ja, sowas. Es liebe Messi. Es liebe dieser Dingsbums. Asterix und Obelix suchen immer noch den Ausgang und finden eine Tür. Ist das nicht der Eingang zu den Gemächern von Gracchus Überdruss, dem Präfekten? Ja. Ausgezeichnet. Mit dem haben wir sowieso ein Wörtchen zu reden. Bossix ist hier. Ja. Also, der Präfekt ist ein Betrüger. Ja. Er ist der Chef der Goldsichelschieberbande. Sollen wir ihn verhaften? Lasst ihn, er sagt die Wahrheit. Ich bin tatsächlich der Chef der Goldsichelschieberbande. Ich tat es, um mich zu zerstreuen. Ich langweile mich so sehr. Und ich tat es auch des Goldes wegen. Gold ist das Einzige, was mir noch Spaß macht. Acta ist Fabula. Das Geschehene ist eine Fabel. Gib mir noch ein Hähnchen, Bossix. Hähnchen, jawohl. Und Talentix? Wo ist Talentix? Ja, mein lieber kleiner Vetter. Der Sichelhersteller, den ich gefangen nehmen ließ, eingelocht unten im Keller. Komm, Obelix. Ja. Nun geht es ganz schnell. Talentix! Oh, Talentix, ich bin Obelix, dein Vetter. Und das ist mein Freund Asterix. Oh. Du bist frei, Talentix, frei! Oh, frei! Glücklich frei. Fallen sich die drei in die Arme. Und Talentix sieht tatsächlich genauso aus wie sein Vetter Obelix. Nur, dass Obelix eben als Kind in den Zaubertrank gefallen ist. Natürlich. Die Römer nehmen Talentix die Ketten ab und legen sie Gracchus Überdruss und Bossix an. Endlich etwas Abwechslung. Wenn Cäsar erfährt, dass ich ein krummes Ding gedreht habe, wird er bestimmt wütend. Und dann schickt er uns auf eine Galeere. Oder er wirft uns den Löwen zum Fraß vor. Das wird spaßig. Etwas später, außerhalb des Kerkers. Obelix? Hier. Lass uns Talentix zeigen, wo die anderen Sicheln sind. Ja. Unter dem Hünengrab im Wald. Komm, wir holen sie gleich. Ja. Noch etwas später. Der arme Stubidix. Er ist gerannt, als hätte er Teutates auf den Fersen. Beim Belenus. Der kommt so bald nicht mehr nach Lutetia. Talentix ist so froh über den Ausgang, dass er Asterix und Obelix erst einmal zu sich einlädt. Er bewundert, wie Obelix ein Wildschwein verdrückt. Er schenkt den beiden die Goldsichel, die sie eigentlich kaufen sollten, aus Dankbarkeit. Und er selbst erhält ein Geschenk von seinem Vetter Obelix, den Hinkelstein. Danke. Den kannst du überall hinstellen. Ja. Und nun müssen wir wieder zurück in unser Dorf. Der Druide wartet auf seine Sichel. Auf Wiedersehen, Vetter Talentix. Komm uns bald besuchen. Das werde ich machen. Auf Wiedersehen. Es wird ein schwerer Abschied. Aber unsere Freunde müssen zurück nach Hause. Mit der Goldsichel machen sie sich auf die Heimreise. Eine ruhige und ereignislose Reise. Lutetia, das ist die Blonde. Lutetia, das ist die Blonde. Natürlich gab es in den Wäldern ein paar anmaßende Räuber. Die glauben sicher, ihnen ist der Himmel auf den Kopf gefallen. Es gab auch ein paar Barbaren. Obelix, tröde nicht! Und ein paar unvorsichtige Wildschweine. Doch alles in allem, wie schon gesagt, eine Reise ohne besondere Ereignisse. Bis schließlich... Obelix, sieh mal! Dort unten liegt unser Dorf. Fein. Das ganze Dorf läuft zusammen, um Asterix und Obelix zu begrüßen. Die Frauen wollen wissen, was man in Lutetia trägt. Und die Männer wollen von den Abenteuern hören, die die beiden zu bestehen hatten. Und Majestix, der tapfere Häuptling der Gallier, heißt seine Krieger ganz besonders herzlich willkommen. Trubadix will unbedingt eine Siegeshymne komponieren. Er hält aber leider keine Gelegenheit dazu. Und Miraculix ist überglücklich. Hier ist deine Goldsichel, O Druide. Danke, meine Freunde. Ich wusste, dass ich mich auf euch verlassen kann. Das ganze Dorf feiert seine beiden Helden und die neue Goldsichel, die allen noch große Ehre machen wird.